cabin has turned the switch. The tree is now brilliantly lighted with all sorts and all colors of Christmas lights, and you can hear the chimes that are being played in the background. Die genaue Zeit in Washington jetzt ist 5:15 Uhr nachmittags. Der Weihnachtsbaum wird jetzt beleuchtet. Ein kleines Glockenspiel. Der Präsident nimmt Platz vor dem Mikrofon. And now, ladies and gentlemen, the President of the United States. Ladies and gentlemen, Damen und Herren, and listeners of the radio audience, und Radiozuhörer, this is the Christmas. Dies ist der Weihnachten, that a war-weary world has prayed for, das eine kriegmüde Welt lang erwartet hat. With peace comes joy and gladness. Mit Frieden kommt Freude und Glück. Und am Weihnachtsbaum vergeht wieder der Kummer des Kriegsjahres. Wieder herrschen die Worte, alle Menschen ein Wohlgefallen. It is therefore fitting for us to remember that the spirit of Christmas is the spirit of peace, of love, of charity to all men.